super billig ab 5 Cent telefonieren, Fernsprecher, Weserstraße zwischen Friedelstraße und Reuterstraße an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehören die besagten Werbeschilder für Zeitungen und Zeitschriften. Es sind insgesamt 24 Stück plus ein Fahrradständer sowie ein Plakat, das hier an links an der Hauswand angebracht ist, mit der Aufschrift Soli Wochenende für die von Paragraph 129a Betroffenen vom 28. bis 30.09.2007. Tanze den Herbst, großartige Bandito-Sause mit Soli-Tresen, mit bunten Cocktails, Punk-Trash, All-Time-Favorites zum Abtanzen, Karaoke-Keller für die ganz harten, Waffeln und Kuchen, Flohmarkt, Infostände und Bingo. Das Ganze findet statt im Bandito Rosso in der Lottumstraße 10a. Ja, ansonsten zu der Grünfläche, die hier links neben dem Kiosk zu finden ist. Da habe ich jetzt im Hintergrund noch eine Art Schuppen entdeckt. Und einen verwunschenen Ort, der aus einer ehemaligen Küchenbank, zusammengewürfelten Küchenstühlen sowie einem, ja, es ist ein Tisch oder ein regalartiger Tisch besteht, sowie aus einer blauen Kinderrutsche und einer Teppichstange. Links daneben befindet sich eine Nische, wo ein roter japanischer Wagen geparkt ist. Ja, und zur Grünanlage selbst ist zu sagen, dass sich eben vorne eine Art Affenstatue befindet, die allerdings nur mit einiger Fantasie zu erkennen ist, und das einst angesprochene Nikolaus-Kostüm wurde mittlerweile entfernt. Ansonsten hier in der Weserstraße, außer zahlreichen Menschen, die sich zur Arbeit zu begeben scheinen, keine weiteren Vorkommnisse. Ahoi.